Eine Wiederkehr. Im April 1914 erklomm ein großer, dunkler, freundlicher Mann die Stufen des neuen Präsidiums des NYPD in 240 Center Street. Herzlich grüßte er die umstehenden Polizisten und betrat das massive, strahlend weiße Beaux-Arts-Gebäude. Der Mann war Arthur Woods, der ehemalige Lehrer, der vor Jahren zur New Yorker Polizei gewechselt war. Der neue, reformwillige Bürgermeister John Parry Mitchell hatte ihn soeben zum Commissioner ernannt. Seinen ersten Tag im Amt trat Woods mit dem nur ihm bekannten Plan an, das NYPD grundlegend zu erneuern. Dabei ging es ihm nicht nur um eine weitere Reform. Wie er die Polizei umkrempeln wollte, grenzte geradezu an revolutionären Eifer. Woods hatte radikal neue Vorstellungen davon, wie er die von seinen Männern beschützten Menschen stärker einbinden und sein Heer aus knüppelfreudigen, übergewichtigen, bestechlichen Kelten in nachgerade intellektuelle Wohltäter verwandeln wollte. Eine der ersten Ideen war, sämtliche Detectives zu einem College-Kurs in angewandter Psychologie zu verpflichten. Das verwarf Woods schließlich wieder, doch es zeigt, wie er dachte. Er sollte der vielleicht fortschrittlichste Polizeichef in der Geschichte des NYPD werden. Der neue Commissioner nahm umgehend eine ganze Reihe Änderungen vor. Er ließ seine Polizisten abspecken und verordnete ihnen ein quasi militärisches Fitnessprogramm. »Der dicke Kopf, der sich hinter politischen Beziehungen verschanzt, ist Geschichte«, verkündete ein Journalist. Woods verlangte präzise Kriminalitätsstatistiken für jedes Viertel, ein Vorgeschmack auf das Comstead-Programm der 90er. Speziell ausgebildete Chemiker begleiteten von nun an als erste Kriminaltechniker des Landes die Detectives zum Tatort, um Blutspuren und Kleidung zu untersuchen, sowie um Staub, Stoff, Haare, Holz, Metall und andere Indizien einzusammeln. Professor L. E. Bish von der Columbia University eröffnete in einem Gebäude des NYPD die Psychopathie-Bibliothek, in der er mit seinen Leuten Kriminelle testete, um deren Denken und Persönlichkeit zu typisieren. Daraus erwuchs eine der ersten groß angelegten Studien des kriminellen Geistes. New York bekam sogar seine erste Polizeiwache auf dem Wasser, ein komplettes Revier mit Schlafräumen, Schreibtischen, Funk- und Freizeitraum, das auf dem East River trieb. Regelmäßig wurden Lehrfilme gezeigt. In einem abgedunkelten Zimmer im Präsidium sahen die Detectives Schauspielern dabei zu, wie sie diverse Verbrechen nachspielten, um deren Anzeichen in Zukunft besser zu erkennen. Im August 1914 wies Woods seine Männer sogar an, bestimmte Vergehen, insbesondere städtische Verordnungen, nicht zu verfolgen. Stattdessen sollten sie den Menschen erklären, wie sie einen Gesetzbruch vermeiden konnten. Detectives, die Veranstaltungen der Anarchisten früher mit schwingenden Knüppeln gesprengt hätten, sollten nun lächelnd daneben stehen, Freundlichkeit ausstrahlen und für friedliche Stimmung sorgen. In Woods Augen war der Polizist ein Freund und Mentor. Er lehrt Sauberkeit und erzieht zu gutem Benehmen. Statt des rächenden, unerbittlichen Autokraten spielt er die Rolle des hilfreichen Freundes und Ratgebers. Captains bekamen Essensmarken, die sie an notleidende Eltern aushändigen konnten. Damit konnten die Bedürftigen Milch, Brot, Kohlen oder eine warme Mahlzeit in einem Lokal erwerben. Zu Weihnachten stellte man Christbäume in die Wachen, unter denen Geschenke für arme Kinder lagen. Woods wollte, dass die Cops als Freunde der Menschen bekannt waren. Man sagte, er habe das NYPD zu einer Zweigstelle des Sozialamts gemacht. Die Auswirkungen zeigten sich sofort. Die Zahl der Schwerverbrechen fiel von 31.759 in der ersten Hälfte des Jahres 1915 auf 24.267 im Folgejahr. Die Zahl der Morde sank von 116 auf 94. Woods wurde nach Sing Sing eingeladen, um vor den Häftlingen zu sprechen, dann nach Harvard. Er holte 30 Ex-Sträflinge in den renommierten Collegiate Club der Columbia University und aß mit ihnen zu Abend.